Hallo und herzlich willkommen zum Concast News Podcast Nummer 10 2024, in dem wir über die News im September 2024 reden. Ich bin Lasse und an meiner Seite sind heute Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen, es geht in den Herbst. Zeit für ein Verhör im Herbstlaub oder wie war das? Und unser Stargast ist auch wieder mit dabei. Hallo Kevin. Ah, so werde ich gerne begrüßt. Schönen guten Abend. Im Bereich Anime in Deutschland haben wir diesen Monat nur eine News, die auch ein klein bisschen für manche enttäuschend sein könnte. Denn wir hatten ja letzten Monat besprochen, dass ProSieben Max die zweite Staffel von Detektiv Conan in der aktuellen Wiederholung ausstrahlen wird. Das hat jetzt ganze 9 Folgen gehalten und dann wurde der Sendeplatz jetzt am 2. Oktober übernommen von Spy Family. Die zweite Staffel soll da komplett ausgestrahlt werden, das sind 12 Episoden. Und wie es danach weitergeht, weiß man noch nicht, ob es dann einfach wieder Conan ist oder nicht, keine Ahnung. Also es wurde jetzt bis, wie gesagt, Episode 111 die zweite Staffel gezeigt, also nur ganz, ganz wenig. Und ja, jetzt Conan erstmal kurzzeitig vielleicht verdrängt, wie es danach weitergeht. Wie gesagt, wir wissen es nicht, müssen wir mal schauen. Wie es mit Conan auf ProSiebenMax weitergeht, lest ihr auf jeden Fall bei uns, wenn es denn danach weitergeht. Ja, in irgendeiner Form wird es bestimmt weitergehen. In welcher ist aber nicht bekannt. Und dann geht es auch schon weiter im Bereich Manga in Deutschland. Da hatten wir diesen Monat ein paar interne News zu Egmont Manga. Denn dort gab es einen Redakteurwechsel beim Detective Con Weekly. Und bei Jaiba, da hatten wir exklusiv mit Egmont Manga drüber kommunizieren dürfen, nicht wahr, Kevin? Ja, richtig. Wo du sagtest, interne News, dachte ich erst, oh, intern, hast du gekündigt? Nee, aber da bin ich froh, dass du hier geblieben bist. Gekündigt haben aber andere Menschen, nämlich Michael Chen und Inga Wurzbach, haben ihre Bereiche verlassen. Michael Chen hört komplett auf mit dem Manga-Bereich bei Egmont Manga, aber auch im Manga-Bereich. Allgemein, was er jetzt macht, verrate ich nicht, behalte ich für mich. Und Inga Wurzbach hört zwar im Manga-Bereich auf, bei Egmont Manga, bleibt aber bei Egmont und wechselt dort in das Hörbuchteam von Egmont, von Saga Egmont. Also, wer Inga gerne mal hören möchte oder neben dem Conancast auch noch bei Egmont was für die Ohren haben möchte, wird bestimmt mit Inga sehr, sehr glücklich werden. Für mich eine besondere Meldung natürlich auch gewesen, in der Hinsicht, weil wir ja, weil Philipp und ich sowohl Michael Chen als auch Inga Wurzbach in Berlin kennenlernen durften, zu unserem großen Egmont Manga Berlin Interview, wo wir in den Heiligen Hallen eingeladen waren, war richtig genial und wenn man sowas liest, denkt man natürlich auch immer, puh, zum Glück haben wir das noch geschafft. Davor, 2018, Steffen Hautog, damals verantwortlicher Redakteur von Detective Conan, hat auch den Verlag verlassen. Und wo ich schon anfange mit verantwortlicher Redakteur, Michael Chen war ja einer der beiden verantwortlichen Redakteure von Detective Conan Weekly. Nun gibt es da ja, könnte man meinen, nur noch einen. Nein, Svenja Fahrich steigt nun offiziell mit ein in das Weekly-Boot und auch für Inga Wurzbach übernimmt sie interimsmäßig Jaiba. Da wird aber aktiv ein Nachfolger gesucht. Und Marco wird nicht Nachfolger von Inga sein in Sachen Jaiba. Das kann man schon mal verraten. Er ist nämlich bereits mit seinem aktuellen Repertoire an Manga-Reihen schon durchaus gut ausgebucht und kann keine weitere übernehmen. War das zu viel? Nö, das sind ja immer tolle Infos und es ist gut. Das sind ja auch so Sachen, die man bei vielen Verlagen nicht so detailliert erfährt. Und ich glaube, das war dann für viele eine sehr tolle News, um mal so ein bisschen da Einblick zu erhalten, wie dann die Strukturen da irgendwie funktionieren. Mit Inga Wurzbach, das ist natürlich sehr schade, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, aus allen Meldungen, die wir dazu hatten, zu Jaiba immer und auch zu dem Interview, sie hatte uns ja auch mal die Meldung gegeben, wo sie gesagt hat, ja, Jaiba läuft nicht so gut, wie wir uns das erhofft hatten. Und dann später auch die Doppelpack-Meldung, natürlich auch immer die Cover-News natürlich. Habe ich das immer so wahrgenommen, dass sie bei der Serie mit sehr viel Leidenschaft dahinter steckt. Ja. Und dann auch immer sehr gut mit uns kommuniziert hat. Und das Ganze lief, habe ich das Gefühl gehabt, immer sehr unproblematisch. Und das, ich hatte immer ein sehr positives Bild von ihr bisher. Und deswegen finde ich es sehr schade, dass sie aufhört. Michael Cheng ist natürlich auch schade, aber er war ja im Manga-Verlag allgemein auch sehr stark eingebunden. Er war ja, wie war das genau, Editorial Director Manga. Er war der Chef. Er war der Chef von Edmund Manga. Ja. Er war richtig. Der Verlagsleiter, ja. Deswegen ist das, dass man ihn da bei Detective Con Weekly verliert und allgemein so, er war dann ja auch, wenn man das bei den Livestreams mal so gehört hat, und dann, wenn er nach dem Artbook zum Beispiel gefragt wurde, war er ja auch immer sehr, konnte er dann ja auch viele Antworten und Details dazu geben, also er war da auch ziemlich involviert, aber er ist natürlich eher so eine Figur, die so im größeren Gesamtbild gewirkt hat. Ja, also Inga war tatsächlich so eine, also das Wichtigste ist immer Bock auf die Reihe haben. Sie hatte Bock auf Jaiba ohne Ende, aber zusätzlich dazu hatte sie auch noch Bock auf uns. Und das hat man so richtig gemerkt, wie du sagtest, die ganzen Covermeldungen, dann hatte sie auch bei uns nochmal gesagt, hey, Jaiba läuft nicht so gut und hey, das wünsche ich mir von Jaiba, Jaiba verdient viel mehr Aufmerksamkeit und hey, wir machen jetzt diese Doppelpunks, um den sogenannten Treppchen-Effekt, den sie uns für euch erläutert hat, nochmal entgegenzuwirken. Also sie war hochkommunikativ und hat eigentlich auf jede meiner E-Mails innerhalb von 10 Minuten geantwortet. Ja, also das war jetzt nicht der Transrapid in 10 Minuten von München nach Berlin oder so, aber wirklich 10 Minuten E-Mails war top. Und so eine Person, so eine Ansprechpartnerin zu verlieren, die man auch noch in Berlin kennengelernt hat und richtig genial findet, tut schon weh. Aber ich mag Michael Cheng natürlich auch sehr. natürlich. Ja. Aber Inga, du wirst uns sehr fehlen. Meine ich so. Ich meine es ernst. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also wie gesagt, gerade was man so mitbekommen hat als Fan und Leser, wie Lasse schon sagte, wirkte sie wirklich sehr engagiert in dem Thema. Hätte sich wirklich gewünscht, dass Jaiba noch größer wird. Und für euch natürlich nochmal was Persönlicheres, weil ihr eben entsprechend sie persönlich kennenlernen durftet. Ihr habt sie besucht da, Zeit mit denen verbracht, die Interviews geführt und wie du schon sagtest, ihr habt zusammengearbeitet hin und her und dann bei den News war immer Input und Output und dies und das und hier und da und hier. Und ja, Zuverlässigkeit ist ja wirklich sehr wichtig in jedem Bereich von Job, egal was man tut. Und da ist es natürlich verständlich, wenn dann, ja, diese Personen sagen, ja, mein Weg führt mich woanders hin, dann ist es natürlich immer sehr schade, weil man dann eben entsprechend kompetente, zuverlässige Partner verliert. Was man bekommt, weiß man dann in dem Moment nicht. Und ja, das ist dann natürlich auch sehr wertschätzend, eben, dass man das eben, ja, weiß, wie gut das lief und ja, wo auch immer die beiden oder wir haben es ja teilweise gehört, wo die beiden landen werden, was sie machen werden. Ich wünsche ihnen da auf jeden Fall viel Erfolg und ja, vielen Dank, sage ich, für das, was ihr bisher getan habt. Das war auf jeden Fall eine gute Arbeit. Sehr schön. Wie Kevin sagte, wir werden es vermissen und ja, vielen Dank dafür und viel Erfolg in den Bereichen, die ihr jetzt besucht. Inga, danke für alles. Viel Spaß weiterhin bei Edmund. Und Micha, toi, toi, toi. Und wir hatten es ja gerade eben auch schon gehört. Stine Svenja Fahrig, die Redaktionsvolontärin, wird sich jetzt längerfristig um das Detective Con Weekly Projekt zusammen mit Marco Walz kümmern und wie gesagt interimsmäßig auch Jaiba. Daraus ergab sich dann, dass das aktuelle Detective Con Weekly verschoben werden musste. Kapitel 1133 erschien eine Woche später, am 23. September, weil der Ablauf sich beim Lettering dementsprechend verzögert hat. In der News wird dann auch, konnten wir auch verraten, dass Stine Fahrich ein riesengroßer Con-Fan der ersten Stunde, sei jetzt Zitat, und bereits bei den vergangenen Kapiteln ordentlich mit angepackt hätte. Ja, das hört sich ja schon mal sehr, sehr gut an, wenn große Con-Fans dann, wie gesagt, wie Inga Wurzbach dann auch die Leidenschaft hatte für Jaiber, hoffen wir natürlich auch, dass an Detektiv Con Leute arbeiten, die ebenso eine sehr große Leidenschaft haben für diese Serie. Das wünschen wir uns natürlich alle. Also es hilft ja, das bestimmt, hört sich ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Und das hört sich ja jetzt hier schon mal alles gut an. Und das Detective Con Weekly ist dann auch an dem 23. September erschienen und war damit dann vollständig. Ja, genau. Also Stine wünschen wir, denke ich, alle hier in beiden Belangen viel, viel Glück für Egmont Manga. Einmal für Jaiba und einmal für Detective Conan Weekly. Sei nett zu Marco, unterstütze ihn gut und pass gut auf Jaiba auf, bis sich da ein Nachfolger gefunden hat. Ja, dann sage ich auch herzlich willkommen im Amt oder wie man so sagt, ich weiß es nicht, ich arbeite nicht bei Egmont oder generell im Verlagswesen. Also ja, vielleicht daher kann man aufsteigen, ne? Ist ja Wahnsinn. Ja. Also, da muss nur jemand kündigen. Und schon bist du oben. Soll ich mich für Jaiba bewerben? Da muss aber erst jemand kündigen. Ah ja, stimmt, da war ja was. Ja, nee. Naja, naja. Ja, dann viel Erfolg bei den beiden Bereichen, die du jetzt übernimmst. Und ja, ich hoffe auch, wie Lasse sagte, mit Leidenschaft und Motivation. Denn dann wird das was. Und ja, gerade für Detektiv Conan scheint das ja gut was zu werden. Blicken wir da mal positiv gestimmt in die Zukunft und ja, schauen, dass wir auch bald für Jaiba dann wieder jemanden finden, der ja mit Leidenschaft das Schwert schwingt, oder wie man so sagt. Und dann kommen wir auch zu der Besprechung dieses Detective Con Weekly Files. Der ist ja jetzt abgeschlossen, erschien im August und September in Japan und dann jetzt auch in Deutschland mit einer minimalen Verzögerung. Es ist Kapitel 1129 bis 1133, wurde vorher angekündigt als ein 5-Kapitel-Fall in Osaka und das ist es dann auch geworden. Und wir sehen quasi ein kleines Follow-up zu dem letzten Fall, zu einem der vorherigen Fälle mit Heiji, den wir jetzt auch gerade im Anime haben, da kommen wir später zu, nämlich Momiji Okas süße Falle. Da ging es ja um ein Theaterstück, was so ein bisschen auf Kuro und Heiji basiert und quasi so persifliert fast schon. Und da ging es um die Besprechung, die Vorbesprechung dazu. Und jetzt kommt dieses Theaterstück tatsächlich auf die Bühne, trotz den Morden, weil diese Morde haben das Stück berühmt gemacht. Und deswegen hat sie die Produktionsfirma gesagt, das müssen wir jetzt unbedingt auf die Bühne bringen. Und jetzt wird es in Osaka aufgeführt. Hinter den Kulissen besuchen Heiji, Conan, Ran, Kazuha und Kogoro dann auch noch die Schauspieler, dürfen die mal treffen. Es sind unter anderem auch bekannte Gesichter dabei, wie Osamu Kenzaki und Hyuga Komoto, die die beiden Hauptrollen spielen. Aber es gibt auch noch einige Zweitbesetzungen und andere Darsteller. Und das sind unsere Fallcharaktere für diesen Fall. Die lernen wir hier kennen am Anfang und sehen, die Stimmung ist nicht ganz so doll unter ihnen. Es gibt Rivalitäten und diese ganze Sache mit den Morden vorher lastet auch so ein bisschen wie so ein Fluch auf der Produktion. Und tatsächlich kommt es dann auch zu Morden, bei denen die Schauspieler von hohen Orten runtergeworfen werden. Und dafür zeigt sich jemand verantwortlich, der sich als Marionettenteufel ausgibt, was der Spitzname bzw. so ein bisschen der Name, den dem verstorbenen Regisseur gegeben wurde, weil er so fies war und seine Schauspieler wie pure Marionetten behandelt hat. Und der Marionettenteufel scheint jetzt die Schauspieler, die da sein Stück aufführen, umbringen zu wollen. Und die Leichen liegen dann auch in ganz komischen Positionen, die sie aussehen lassen, auch selber wie Marionetten. Und wir kommen dann zu Verhören und dann wird wieder ein weiterer Schauspieler ermordet. Es gibt weitere Verhöre und noch ein Schauspieler wird ermordet. Und hinter den Posen steckt scheinbar irgendeine Art von Code, wo man herausfindet, es bedeutet Evil, der böse Teufel, steckt hinter diesen ganzen Morden. Währenddessen ist Heiji aber auch noch so ein bisschen abgelenkt, denn er hat gehört von Osamu Kenzaki, dass dem ein Antrag gemacht wurde, ein Heiratsantrag von Yuki Takeno von den Earth Ladies ehemals. Und das hat sie gemacht im Naniwa Harukas, einem Wolkenkratzer in Osaka, von dessen Aussichtsplattform man einen wunderschönen Ausblick auf den Sonnenuntergang über Osaka haben kann. Und da denkt sich Heiji natürlich, Das ist natürlich, wir kommen aus Osaka. Das heißt, ich muss auch in Osaka meine Liebe gestehen. Das ist dann ja eigentlich, kann gar nichts mehr schief gehen. Und das schwört den Fall über auch noch so im Hintergrund. Und tatsächlich schaffen es die Detektive dann, die Mordserie zu durchschauen und auf eben besagten Naniwa Harukas den Täter zu stellen und die wahren Umstände hinter den Morden aufzuklären. Und gleichzeitig versucht Heiji auch noch, Kasua seine Liebe zu gestehen. Was, ich glaube, das können wir hier, ich meine, wir können nicht wirklich über den Fall inhaltlich reden, ohne das zu sagen. Deswegen sage ich jetzt einfach, es klappt. Halleluja. Es hat geklappt. Heiji dachte erst, es scheitert wieder und sagt dann so nebenbei, ach Mann, warum ist das alles? Warum bin ich so doof? Warum klappt das alles nicht? Ich wollte auch Kasua nur sagen, dass ich sie liebe. Und eine schockschwere Not. Sie stand tatsächlich hinter ihm. Denn die Kasua, die wir zur Hälfte dieses Falls gesehen haben, war gar nicht Kasua. Es war ihre Mutter, die sich als Kasua verkleidet hat. Was auch irgendwie noch so ein crazy Twist war. Aoyama hatte vorher schon angekündigt, dass eine Person, die seit langer Zeit geheimnisvoll war, in diesem Fall erstmals auftreten wird. Und da dachten sich schon viele, es wird Kasuas Mutter. Aber die Art und Weise, wie sie dann doch präsent war in diesem Fall, war recht unerwartet. Und ja, Heiji und Kasua sind jetzt offiziell ein Paar. Sie halten offiziell Händchen und sind super awkward unterwegs und das freut alle Beteiligten, das zu sehen. Ja, und der Fall wurde auch aufgelöst. Ja, ein Serienmord mal wieder aufgeklärt. Ja, das ist dann auch der Abschlussfall für Band 106. Da kommen wir gleich noch zu. Und jetzt erstmal zu diesem Fall. Ich fand ihn insgesamt doch schon sehr gelungen. Der Mordfall an sich, manche Teile des Tricks waren vielleicht so ein bisschen, naja, wo man sagen könnte, klappt das wirklich so einwandfrei und das ist doch alles schon ein bisschen eng dafür, dass der Täter sich das nicht so von langer Hand geplant hat. Aber dann insgesamt fand ich den Fall doch super, nicht super, aber ziemlich gut. Und ja, Heiji und Kasuas Geständnis quasi am Ende. Manche fanden das ein bisschen unromantisch, aber ich fand es eigentlich recht passend, dass Heijis Pleiten, Pech und Pannenshow dann irgendwie jetzt in dieser Form endet, dass das dann auch das Geständnis tatsächlich so ein bisschen unabsichtlich war, wie es ja auch am Anfang war. Das Ganze hat ja angefangen da auf der Brücke, wo Heiji ja dann hier, was machst du mit meiner Kasua? Und wo er das dann versehentlich gesagt hat und dass das jetzt hier, wir hier den Full Circle haben und er ist jetzt hier auch wieder eigentlich unbeabsichtigt ihr die Liebe gesteht und sich dann nicht diesmal nicht rausredet, sondern diesmal einfach sich entscheidet dazu zu stehen und zu sagen, das ist jetzt schon gut so, dann das finde ich eigentlich ganz passend und ich bin relativ froh, dass dass die beiden jetzt endlich zusammen sind. Und das ist eigentlich das Wichtigste und deswegen fand ich das alles insgesamt eigentlich schon ganz schön und hat mir sehr gut gefallen. Also, den Fall ganz gut, da gehe ich mit. Aber irgendwie, ich hätte mir echt gewünscht, wir hätten gesehen, wie sich die beiden küssen oder wie sie die Hand von dem anderen nehmen oder so. Wir haben ja nur gesehen, ist es wahr, echt, oh ja, Hammer, wow. Und auf einmal haben sie Händchen gehalten. Und das dazwischen hätte ich so gerne gesehen. Wirklich, aber ich gebe dir in dem Sinne recht, dass das so ein bisschen tollpatschig war und so, und da scheiße, dumm gelaufen mal wieder, das war okay, hat gepasst, fand ich auch gut, nur das dazwischen, das hat mir doch gefehlt. Und ich habe eine Frage, das weißt du vielleicht, weiß Momiji schon Bescheid? Oder fühlt sie nur irgendwas? Also ich habe das so verstanden, dass sie das nur quasi fühlt. Ah, okay. Also so wie Okay. eine Erschütterung in der Macht fühlt sie. Oi, oi, oi, ja. Ja, ich glaube, da ist nicht viel passiert zwischen der Szene, wo wir das gesehen haben und wo sie dann da unten ankommen. Ich glaube, Ja, die haben kann auch sich halt sein. an die Hand genommen und dann sind sie runtergegangen und wahrscheinlich die ganze Zeit so ein bisschen, Du meinst, wir wie kommen sie ja da auch in auch der im Nähe letzten stand, Panel. ne? Ja, und ich meine, die beiden, wie sie am Aha. Ende so ein bisschen awkward da gucken, ich glaube, so in der Weise haben sie einfach in die Stille das gemacht und einfach ein bisschen waren Okay. in Gedanken quasi. Das haben wir ja auch, das ist immer so ein bisschen mit den Szenenübergängen, wo man sich denken kann, was ist eigentlich in der Zwischenzeit passiert? Ja. Meistens ist die Antwort nicht so viel, weil wenn du dir zurückdenkst, da war das ja auch so, wie wir das gesehen haben, so mit dem Flashback, hat und dann sind sie einfach zurück zum Hotel gegangen, beide, und haben sich verabschiedet irgendwann und ran wieder am nächsten Morgen beim Frühstück, wo sie so ein bisschen bedröbbelt ist, wo man sich auch denkt, so was ist zwischen Big Ben und wir sind wieder im Hotel passiert? Haben sie gar nicht geredet? Irgendwie, was war da? Und dann muss man, ist einfach, ja, nee, keine Ahnung, war wohl nicht so wichtig. Also ich glaube, und hier ist es ja nur eine Aufzugfahrt runter. Also ich glaube, die beiden haben dann einfach wortlos Händchen gehalten und sind dann einfach runtergegangen und müssen jetzt erstmal damit klarkommen, dass jetzt alles ein bisschen anders ist, aber vielleicht auch nicht so anders. Ich freue mich schon, sie im nächsten Fall zu sehen. Ich meine, so wie du es sagst, machst du mir ja Hoffnungen, dass wir sie irgendwann noch sehen, wie sie sich küssen, irgendwann. Ja, also das glaube ich, das kann ich mir schon vorstellen. Also erstmal müssen natürlich Shinichi und Ran sich richtig küssen. Gut. Das ist natürlich klar. Na gut. Ich meine, Heiji denkt ja schon, sie hätten es getan, aber haben sie ja nicht. Aber ja, ich glaube, Heiji, ich glaube vom Storytelling her, dass Shinichi und Ran müssen erstmal den nächsten Schritt machen, bevor Heiji und Kasua den machen können. Weil Shinichi und Ran viel besser mit ihren über ihre Gefühle Bescheid wissen und viel ehrlicher miteinander sind, was sie füreinander empfinden, als Heiji und Kasua, und deswegen sind sie das weitaus bessere Paar und romantisch viel besser aufeinander eingestellt. Ich habe überhaupt keine, ich bevorzuge hier kein Paar, aber Shinichi und Ran sind besser, deswegen müssen die sich erstmal küssen. Und dann können Heiji und Kasua sich auch küssen. Gut, okay. Ich bin froh, dass diese Fronten nun auch geklärt sind. Klingt nach einem neuen Podcast-Thema. Wer ist das bessere Paar? Lasst uns diskutieren. Ja, aber wie du schon sagtest, ich glaube, Momiji selber wird die Einzige sein, die nicht glücklich damit ist. Aber ja, so viel dazu. Also, ich fand ja allein schon mega die Tatsache, dass dieses Theaterstück und verstärkt natürlich auch noch durch den japanischen Anime, wo wir später noch zu kommen, was wir aber schon gelesen haben im Manga, dass da erst diese Besprechung war, war der Mord und jetzt geht's quasi weiter, also jetzt haben sie dann doch da wirklich was draus gemacht und jetzt sehen wir das, was damals geplant wurde und ja, erleben sozusagen am Set und dahinter und so, was die Charaktere da alles erleben. Das fand ich schon so eine coole Sache, so boah, damals wurde es noch geplant und jetzt wurde es wirklich umgesetzt. Genialer Fakt. Und ja, dann die Mordserie an sich mit der Botschaft, ja, das auch eine sehr interessante Sache, wo man drüber nachdenken kann und ja, wirft auch ein interessantes Licht auf diesen Direktor, den wir ja damals auch kennengelernt haben in dem Fall. Und ja, das finde ich sehr interessant, diese Verwirrungen oder Verknotungen sozusagen der beiden Stories und dass es da jetzt weitergeht. Ja, und dann auch, ja, einmal natürlich Kasuas Mutter kennengelernt zu haben, war auch etwas seltsam, weil es ja irgendwie fast identisch rüberkam in dem Moment. Also es war auch irgendwie sehr seltsam. Ich freue mich, wenn ich es nochmal lesen kann, wenn der Band bei uns rauskommt, dann habe ich vielleicht nochmal eine etwas andere Sicht darauf. Bleibt dann abzuwarten, ob wir sie nochmal mehr sehen. Und ja, auch spannend natürlich, was wird aus Heiji und Kasua jetzt? Wie gehen die beiden miteinander um? Und wie das Ganze dann zueinander gekommen ist, ja, da war ich erst so ein bisschen zwiegespalten. Erst habe ich so gedacht, wie jetzt so, erstmal ging es wieder schief. Und dann so, wollte ich ihr das ja nur sagen. Und dann kommt, wie, wirklich? Und dann, nein, natürlich nicht. Ja, was soll's hier? Ja, wollte ich hier, was soll's? Komm. Und dann ist vorbei so. Also, es ist einerseits irgendwie dieses ganze Spektakuläre, was er sich immer überlegt hat und so. Und wie soll's werden? Und dann am Ende ist es einfach nur so, ja, ist so, echt, wirklich? Ja, ist so, okay. Und dann ist vorbei. Also so richtig stumpf und komplett ohne irgendwas, wo man auch so denken könnte, wie jetzt? Und das war's? Das, einfach so? weiß ich nicht, ob ich damit zufrieden sein soll. Und dann denke ich aber wiederum, also zu Heiji und Kazuha, da passt es vielleicht einfach irgendwie, weil Shinichi und Ran ist halt, das war mit dem Big Ben und hier und voll und, ne, wie Lasse hat es ja so ein bisschen ausgeführt, wie die beiden damit umgehen und dies und dass die so ein bisschen mehr Liebe und Effekt und so, das passt bei denen einfach. Und Heiji und Kazuha, vielleicht auch, die sind aus Osaka, die sind einfach direkt da und die machen einfach, ja, ist so, alles klar, let's go. So, gar nicht dieses große, oh, Event und Feuerwerk und Aussicht und dies und das und bla bla bla. Das brauchen die alles nicht. Die machen das einfach so, direkt. Hat zwar ewig lang gedauert, aber jetzt ist es so und von daher können wir, denke ich mal, alle froh sein, dass es endlich funktioniert hat, wie lange wir darauf gewartet haben. Es war ja natürlich auch teilweise dann immer schön anzusehen, wie das alles vergeigt wurde sozusagen. Und ja, von daher, ich find's gut, dass es jetzt passiert ist, dass die beiden jetzt auch zusammen sind. Wie sich das Ganze jetzt entwickelt, ob sich das storymäßig irgendwas verändert, ob sich deren Verhältnis ändert oder ob sie weiterhin wie Hund und Katze so sind, was die beiden halt ausmacht, das werden wir in den kommenden Kapiteln sehen. Aber so, was wir jetzt erlebt haben, so, ich sag mal, der große Fall in Osaka, im Großen und Ganzen hat mir das alles so miteinander wirklich gut gefallen. Ja. Ich glaube, wenn das im Anime kommt, wenn der so das Vorlesen, ich glaube nicht, dass das dann so lapidar ist, so mit, stimmt das? Und dann so, ja. Sondern ich glaube, werden das mit sehr viel Bestimmtheit und sehr viel Emotionalität vorgetragen werden. Wir hatten, es ist ja alles, dieses Ganze, dass das so lange gedauert hat, liegt ja einzig und allein da, dass ich nicht dazu stehen konnte bisher und das irgendwie anders machen wollte. Und dass jetzt hier, von wegen Evil, das jetzt einfach nicht irgendwie so direkt sagen, ohne dass das irgendwas ist, dass das jetzt hier von ihm überwunden wird quasi, finde ich dann schon den Moment, weil eben dieses mit dem Rausreden und sie sagt ihn halt so, Heiji, komm und so, ne? Und dass er dann wirklich seinen Mut zusammennimmt und einfach so sagt, ja, es ist wahr, es ist alles, es stimmt so. Das ist dann, ich finde, das passt halt gut dazu, wie dieses ganze Szenario bisher aufgebaut wurde, weil Heiji eben nicht ehrlich sein konnte, beziehungsweise nicht wollte und sich jetzt einfach gerade macht und das und einfach wie ein richtiger Mann jetzt einfach ausspricht, dass ihre bisherigen Beziehung macht das narrativen Sinn, finde ich. Aber Olli hat das trotzdem so schön, ich sag mal so, norddeutsch vorgetan, ne? So im Sinne von so, ja, moin, ja, moin. Ja, und? Ja, läuft. Ja, bei dir? Ja, auch, ne? Ja, tschüss, tschüss, ne? So ungefähr, ne? Also, so ungefähr kann man das natürlich auch herauslesen. Aber ich hoffe auch, wenn dann, ja, musikalisch dann Andrew Lloyd Webber mit Point of No Return läuft und dann die Synchronsprecher das toll vortragen, dass man dann nochmal, ja, mit Popcorn in der Hand nochmal das alles anders genießen kann. Mal sehen. Ja. Und Kazuhas Synchronsprecherin darf sich freuen, sie kriegt noch eine Rolle. Weil, wenn Kazuhas Stimme offensichtlich fast identisch ist zu der ihrer Mutter, dann muss man ihn besetzen. Ah, ja, stimmt. Zahlen bitte. Das gibt Seth Shotter, nicht? So wie früher bei Dragon Ball, wenn Son Goku das erste Mal nach Krillins Tod auf Yajirobe trifft und im Manga direkt sagt, oh, deine Stimme klingt genauso wie die von Krillin, damit die Synchronsprecherin darauf auch besetzt werden muss, damit sie weiter einen Job hat. Also das ist so kann man auch Rollen sichern. Voll die Vetternwirtschaft irgendwie, ne? Also hier, naja. Ja. Dann bleibt alles unter sich, ne? Na gut. Ja. Aber dann soll er mich nicht weiter stören. Ja, und ich gehe auch davon aus, Kazuhas Mutter, naja, ne, ich meine, die Osaka-Charaktere, wir sehen sie nicht sonderlich oft. Also sehr, sehr selten, außer Heiji und Kazuha. Ob sie dann wirklich nochmal viel auftritt, vielleicht kriegt sie nochmal so einen Fall und dann ab und zu mal taucht sie halt so wie Shizuka mal ab und zu mal so auf oder auch nicht. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob sie jetzt so die zentrale Rolle spielt. Aber es ist toll, sie endlich mal zu sehen. Wir haben ja so viel schon von ihr gehört. was sie, also wir wussten, dass sie existiert. Wir hatten, anders als bei Aokos Mutter, hatten wir auch mehrmals Erwähnungen von ihr. Also sie war immer irgendwie da, aber keine Ahnung. Und ja, jetzt wissen wir, wie sie aussieht, wie sie sich verhält und dass sie mal bei der Polizei war früher. Was ja auch so weibliche Polizisten bei so einem SEK-mäßigen Kommando ist natürlich auch was wir jetzt nicht alltäglich haben. Und wir wissen, dass sie auch so einen Verkleidungsfetisch hat, wie die ganze Etage bei Colin da. Also da muss ja jeder sich... Eine Perücke und Mundschutz ist jetzt nicht gerade der Gipfel. Ja, gut. Nee, nicht für die Menschen, aber für uns ein bisschen. Ne? Also... Ja, ich habe schon doof geguckt, ja, als sie dann auf einmal da, tada, ich find's. Wann es den nächsten Fall gibt, das wissen wir noch nicht. Es wurde kein Datum für das nächste Kapitel angekündigt, wie sonst üblich. Wir wissen aber, Gosho Aoyama ist gesund und er arbeitet aktuell an den Kapiteln und an schon Sunday Magazine Covern. Das hat er schon gesagt und es gab auch ein Livestream von... in der Sunday-Veranstaltung, wo er auch zu sehen war, kurz nach diesem letzten Kapitel des Falls, da haben wir ihn also auf der Bühne gesehen und da hatten halt so von außen, wie man das halt beurteilen kann, gesehen, okay, er ist jetzt nicht krank oder so, also nicht erkältet oder sonst irgendwas, also können wir davon ausgehen, dass er einfach dran arbeitet und ja, dass aus irgendwelchen unbekannten Gründen die Sunday das jetzt noch nicht sagen wollte, keine Ahnung. Wahrscheinlich ist die Vermutung ist aktuell oder die Spekulation, die man anstellen kann, ist, wenn es auch gerade mit Magazincovern ist, dass wir die nächsten Kapitel rund um die Enthüllung des nächsten Films bekommen. Das ist ja immer die, wenn das Nummerierungsjahr sich ändert von dem Magazin, das ist immer Ende November, Anfang Dezember, dann wird ja der Conan-Film enthüllt und normalerweise gibt es dann auch einen neuen Fall im Magazin und mit Gosho Aoyama Covern und dann auch dem Poster dementsprechend. Also wahrscheinlich so November, Dezember rum werden wir wahrscheinlich den nächsten Fall haben. Ja, aber wie gesagt, ein genaues Datum gibt es bisher noch nicht, aber es wird dran gearbeitet, auf jeden Fall. Dann kommen wir zur spoilerfreien Zone. Da hatten wir als erstes die News, dass Band 106 auch am 18. Oktober 2024 erscheint. Da hatten wir ja schon bei der Ankündigung des neuen Hansawa-Bands die Spekulation, weil ja normalerweise diese Con-Releases dann immer so 5 oder 6 Bücher auf einmal sind. Und ja, das hat sich bestätigt. Am 18. Oktober 2024 erscheint Detektiv Con Band 106. Wie die letzten Bände auch in einer Bundle-Edition und einer regulären Edition. Das haben sie sich, hat die Con-Redaktion für sich entdeckt. Wahrscheinlich nachdem das von Frieren nach dem Ende der Reise, da haben die das mit dem Manga irgendwann auch so angefangen, dass sie immer eine Bundle-Edition, wo dann irgendwie Merch-Kram oder so mit dabei ist, dass sie das gemacht haben. Und das war da sehr erfolgreich. Da hat sich die Con-Redaktion scheinbar gedacht, oh ja, wir haben ja jetzt nur 2 Bundle-Releases im Jahr, dann können wir auch dann immer Bundles machen und noch ein bisschen mehr Geld abgreifen. Das funktioniert super scheinbar für die Redaktion bisher. Ja. Und das ist jetzt bei Band 106 auch wieder der Fall. 1200 Yen mit Storyboards von Film 27 von Gosho Aoyama ist dabei und ein anderes Cover, was wieder von dem Sunday-Cover wiederverwendet wurde, diesmal von der Ausgabe, wo Kapitel 1129 drin war, mit Heiji und Kazuha passend dazu. Ja, und es werden wieder 10 Kapitel sein, wir haben kein 11. Wie bei Band 105 auch. Das ist dann dieses Mal 1124 bis 1133. Bei Band 105 war dann statt dem 11. Kapitel Bonusmaterial dabei, also Storyboards, so wie bei Wild Police Story oder Zero's Tea Time, Charakterdesign-Skizzen, also die Charaktere in ihrem Outfit so und dann Höhen, größentechnisch, also halt so Design-Sachen, die man im Hintergrund macht, bevor man anfängt, das alles zu zeichnen. Wissen wir jetzt noch nicht genau, ob das in dem Band auch mit drin ist, wir können aber vielleicht so ein bisschen darauf vermuten, weil das ja bei Band 105 auch da war. Genau, und diese beiden Ausgaben erscheinen dann am 18. Oktober. Und ja, das normale Cover ist Con in Heijis Outfit dann auch vor einem Foto von dem Sonnenuntergang über Osaka. Ja, und Con in Heijis Outfit sieht gut aus. Und Heiji und Kazuha ist auch ein lustiges Cover. Also sehr schön, diese beiden Ausgaben. Und dann hatten wir auch noch eine weitere News, zu einem dieser Releases, die am 18. Oktober kommen. Nämlich, es gibt auch eine neue Edition von Band 1 tatsächlich, die jetzt in Japan rauskommt. Band 1 Special Edition erscheint ebenfalls am 18. Oktober, 880 Yen. Zu anlässlich des 30. Jubiläums wird die nochmal rausgebracht mit Farbseiten. Also Kapitel 1, 2 und 7 hatten ja im Original in der Magazinveröffentlichung Farbseiten. Kann man dann auch in dem Band dann genießen, die werden danach reproduziert, was ja sonst nicht der Fall ist. Und es wird auch neuen Inhalt geben, nämlich ein sogenanntes Kapitel 0, was Gosho Aoyama komplett neu für diese Special Edition gezeichnet hat. Es soll vor Kapitel 1 spielen und sich ein imaginäres Prequel sein, so wurde das irgendwie formuliert. Also weiß man nicht genau, was das jetzt bedeutet, und soll wohl zeigen, dass Shinichi in der Vergangenheit schon mal in Tropical Land war, in welcher Form auch immer. Wie gesagt, mehr wissen wir jetzt aktuell noch nicht. Da müssen wir auf den Release warten. Ist das jetzt, wenn das imaginäres Prequel heißt das dann, ist es nur so ein Was-wäre-wenn-Szenario? Ich wollte gerade fragen, ist es dann überhaupt kanonisch oder ist es nur so ein Jux? Also ja, das hätte eine Möglichkeit von vielen, was vor Kapitel 1 passiert ist Tja, genau, das wissen wir auch nicht. Auch nicht die Länge. Ist es jetzt ein 16 Kapitel, Seitenkapitel, wie sonst üblich, oder ist es vielleicht so 5 Seiten, wie irgendwie so diese, also eine Short Story oder so? Keine Ahnung. Oder ist es vielleicht nur eine Seite, wie so ein, oder zwei, wie so ein Magic Kaito Omake? Das wissen wir aktuell alles noch nicht. Müssen wir abwarten, wie das ist. Also das mit den Farbseiten ist natürlich wahrscheinlich für viele ein gutes Argument, weil in Bänden wird ja sonst Farbseiten eigentlich nie reproduziert, außer zwei Ausnahmen, die wir ja schon bei Con hatten, aber sonst eigentlich nicht. Das ist da ganz schön. Ja, und was sich natürlich viele Fans gefragt haben, kann das zu uns nach Deutschland vielleicht auch irgendwann kommen? Ja, wer weiß. Also diese Bundles sind ja bisher nicht zu uns gekommen bei Band 104. Jetzt diese Band 1 Special Edition, keine Ahnung, ob sich Egmont da irgendwie, ob das irgendwie geht. Da muss man halt abwarten. Finde ich jetzt schwierig, da vorher eine Aussage drüber zu treffen. Aber ja, erstmal für den japanischen Release ist das auf jeden Fall eine coole Idee, so zum 30. Jubiläum Band 1 nochmal rauszubringen mit Farbseiten. Das ist ganz so ein ganz nettes Gimmick für das 30. Jubiläum. Also ich würde auch ehrlich gesagt nicht drauf wetten, dass wir das auf jeden Fall auch in Deutschland kriegen werden. Würde ich nicht machen. Nee, würde ich auch eher unwahrscheinlich sehen. Also klar, der extra Content, von dem noch keiner weiß, was es wird, wäre dann was Neues. Aber ansonsten ist es ja wirklich eher nur recyceltes Material und das einzig Neue wären die Farbseiten. Und ja, ob Egmont da dann sagt, hey, das wird sich lohnen. Also das ist dann ja was anderes als Band 100 mit der Special Edition und der Normal Edition. Und ja, da bin ich auch skeptisch. Wäre natürlich toll, wenn es klappt. Weil dann wir auch erfahren werden, was in diesem Special Kapitel 0 zu sehen sein wird. Ich dachte spontan irgendwie an Geschehnisse aus Episode 1, die ja so ein bisschen da ergänzt wurden. Aber ja, man weiß noch gar nichts. Von daher bin ich da gespannt, ob wir das erfahren werden, was dann so da drin sein wird. Für die Japaner auf jeden Fall sehr interessant. Und ich denke, die werden da auf jeden Fall auch zuschlagen und sagen, jo, nehme ich mit. Weil Farbseiten im Manga sind da ja bestimmt auch Seltenheit und das hat bestimmt nicht jeder. Von daher, ja. Interessant, naja, interessant. Aber du musst es ja so sehen. In Japan hat man immerhin die Möglichkeit, das The Complete Colorworks zu kaufen. Während wir das Detective Conan Artbook ja immer noch nicht haben. Von daher wären diese Farbseiten für uns immerhin ein nettes Schmankerl und ein guter Aperitif, was das Artbook angeht, das wir nicht haben. Und die Japaner schon. Du meinst also, wir wetten so, schließen so eine Wette ab, was kommt zuerst, das Artbook oder dieses Special Edition? Ja. Tja. Keine Wette, die ich abschließen wollen Ach, schade, würde. verdammt, ich dachte, ich mache hier das große Geld. Ne. Machen Sie dann Gold zu Geld mit Briefgold, aber nicht mit mir. Womit in Japan auch wieder gutes Geld verdient werden wird wegen den horrenden Preisen, ist die Disc-Version von Film 27. Die wurde nämlich offiziell angekündigt. Der Film läuft, glaube ich, immer noch ein bisschen im Kino. Also die reizen diese Kinoauswertung inzwischen sehr lange aus. Und der Disc-Release erfolgt jetzt am 27. November 2024. Wurde angekündigt. Film 26 war auch schon am Mittwoch der letzten Novemberwoche erschienen, also das ist dasselbe. Da hatten sich auch einige Fans aufgeregt, so, ah, sie machen das jetzt immer später und wir waren mal im September, dann Oktober, jetzt November. Aber da muss man dazu sagen, ganz früher war es auch mal Dezember oder auch mal das Na Jahr danach, wenn es auf VHS erschienen ist. Huch, das war damals ja auch noch irgendwann. Also ja, das ist. November ist jetzt nicht, weil sie irgendwie gierig geworden sind mit der Kinoauswertung, sondern es hat immer ein bisschen variiert. Ja, 27. November, da gibt es natürlich auch wieder in Japan verschiedenste Editionen, dann auch die alle ein bisschen teurer sind, dann irgendwie noch mit einer zusätzlichen Disc mit Special Features und der Tie-In-Episode, Filler-Episode aus dem Anime dann auch noch auf der zweiten Disc mit drauf. Also ja, da gibt es in Japan wieder das ganze Bomborium drumheran. Genau, 27. November 2024. Wie gesagt, wie beim letzten Film. Das heißt, wahrscheinlich kriegen wir dann Film 27 auf Disc dann auch erst wieder nächstes Jahr. Ich glaube nicht, dass wenn das am 27. November in Japan erscheint, dass das dann noch im Dezember in Deutschland kommt. Glaube ich auch nicht. Ja, scheint mir eher unwahrscheinlich. Also da müssen wir uns wieder darauf vorbereiten, dass wir erst 2025 Film 27 auf Disc bekommen. Aber jetzt erstmal in Japan kommt da raus. Und dann aber hoffentlich nicht wieder eine Woche vor Film 8, bevor Film 28 im deutschen Kino läuft, dann erst digital bei Crunchyroll. Das wäre ja auch wieder, ja. Ja, das ist echt schade, was das für einen Rückschritt bedeutet hat mit Crunchyroll, dass wir es nicht mehr hatten seit Anime on Demand, ja. Ja, sehr großer. Echt schade, aber immerhin kriegen wir die Disc-Version noch relativ zeitnah und die Kinoveröffentlichung war ja dieses Jahr auch früher, also es gibt auch positive Zeichen, aber ja, gerade die Streaming-Veröffentlichung ist echt, das ist ein deutlicher Rückschritt zu früher. Und dann kommen wir zu Jaiba wieder in der spoilerfreien Zone hoch. Ja, in der spoilerfreien Zone, ja, da gab's doch. Erinnert euch, vor 4 Monaten wurde der neue Anime zu Jaiba angekündigt. Und jetzt gab es den ersten Teaser-Trailer zum Anime und noch ganz viele andere Sachen, die in diesem Zuge veröffentlicht wurden. Wir wissen jetzt auch den Titel. Der Anime trägt den Titel Shin Samurai Den Jaiba, also wahre Samurai-Legende Jaiba, ungefähr übersetzt. Der erste Anime hieß ja Kenjū Densetsu Jaiba. Also die Legende des Schwertkämpfers Jaiba. Und also keiner der Animes hat bisher einfach nur Jaiba geheißen. Deswegen ja, macht das Sinn. Es wurde jetzt offiziell bestätigt in diesem Teaser-Trailer, dass dass der Anime von Wit Studio gemacht wird, die wir vielleicht kennen von den ersten Staffeln Attack on Titan und der ersten Staffel von Vinland Saga. Es arbeiten da wohl auch viele Leute, die früher bei Studio Bones an Mob Psycho Staffel 3 und Ranking of Kings gearbeitet haben, was ja zwei Anime sind, die sehr beliebt sind. Ganz viele talentierte Leute sollen daran arbeiten. Also manche Leute haben so gesagt, das ist ein All-Star-Staff, der daran arbeitet an der Anime-Umsetzung. Wir haben in diesem Teaser-Trailer, der nicht sehr lang geht, aber so ein bisschen die Geschehnisse von ganz am Anfang aus dem ersten Band quasi so ein bisschen anreißt. Mit Jaibas ersten Abenteuern in Tokio und mit Unimaru. Wir haben die drei Sprecher erfahren von den Hauptcharakteren. Minami Takayama spricht weiterhin Jaiba. Das hat sie früher auch schon gemacht und das macht sie auch weiterhin. Manche Leute haben spekuliert, ist sie nicht vielleicht inzwischen ein bisschen zu alt, weil Jaiba ist ja als so ein Actionheld, er schreit sehr viel rum und das ist für Sprecher eher nicht immer ganz einfach. Aber sie macht das weiterhin, also sie traut sich das scheinbar zu. Sayaka wird neu besetzt, die wird jetzt von Manaka Iwami gesprochen. Die kennt man zuletzt aus zum Beispiel Oshinoko. Und Unimaru wird auch neu besetzt mit Yoshimasa Hosoya. Das ist ja schon die zweite Umbesetzung tatsächlich. In Jaiba wurde ja gesprochen von Ryo Horikawa, der ja jetzt auch Heiji spricht. Und in den letzten, in Detective Conan jetzt, wurde er schon umbesetzt auf Kenjiro Tsuda. Der hat ihn gesprochen in seinem Cameo da in dem Fall beim Kendo-Turnier, den wir auch im Manga, aus dem Manga kennen. Und auch in Film 27, wo Onimaru einen Cameo-Auftritt hat, wurde da auch von Kenjiro Tsuda gesprochen. Aber scheinbar haben sie es jetzt für nötig befunden oder Kenjiro Tsuda wollte keine ganze Serie machen. Das heißt, Onimaru kriegt jetzt nochmal einen neuen Sprecher, seinen dritten jetzt im Anime. Wie gesagt, Yoshimasa Hosoya, der hat zum Beispiel Reiner Braun in Attack on Titan gesprochen. Ja, genau. Und dann wurde ein Teaser-Visual veröffentlicht und Character-Designs von Yaiba, Sayaka und Onimaru. Und tja, was. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Teaser-Trailer, er sieht verdammt gut aus. Also, es gab ja vorher schon mal die Gerüchte, dass die Stuff toll sein soll und da so richtig viel Arbeit reingeflossen ist. Es soll toll aussehen. Und was man jetzt vom ersten Teaser und auch den Charakterdesigns, Key Visuals sagen kann, das Ding hat richtig Stil. Und das sieht so flüssig und gut aus. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt. Also, ich war vorher schon. Hatte ich freudige Erwartungen, aber jetzt bin ich doch ein bisschen gehypt, muss ich sagen, auf diesen neuen Yaiba-Anime. Wenn die das wirklich so richtig geil umsetzen können mit den Actionsequenzen und das dann idealerweise auch noch einen Simulcast bekommt, könnte Yaiba wirklich nochmal so eine zweite Chance bekommen, auch jetzt im aktuellen, in dieser neuen Anime-Welt, in der wir sind, mit weltweiten Simulcasts, OMU und so, dass das die Serie vielleicht auch international nochmal auf ein ganz neues Level gehoben wird und so diese und selbst wenn nicht haben, kriegen wir scheinbar wenigstens eine tolle Anime-Adaption, die gut aussieht für die Hardcore-Fans. Also ich bin echt gespannt darauf und ja, der Teaser-Trailer hat alles gemacht, was er sollte. Ich bin gehypt. Ja, gespannt bin ich auch auf den Anime, vor allen Dingen halt auch, ob wir ihn bei uns sehen werden. Du hast es angesprochen mit den Simulcasts, die die Streaming-Anbieter hier bei uns ja, liefern können. Egal ob jetzt in der schnellen Variante oder in der etwas langsameren Variante. Wenn es OMU ist, dann ja, ist es ja sowieso eher nur, wir machen die Untertitel. Und ja, von daher würde mich das freuen, wenn wir das bekommen bei irgendwem hier Streaming-Anbietermäßig. Von daher, das macht immer Spaß. Ich erinnere mich immer noch gerne an Hansavasan oder Zero's Tea Time bei Netflix. Aber ja, Crunchyroll darf auch gerne sein. Was wirft man in den Ring als Streaming-Anbieter? Den Hut? Den Hut, auch den Hut, okay. Ja, Ich überall dachte den Hut. Ich okay, werfe nur Hüte. jetzt an so einen Filmschnipsel oder so. Oder das Schwert von Yaiba. Aber ja, von daher würde mich freuen, wenn das kommt, weil Anime immer toll und ja, gerade auch wenn das wirklich kommen sollte, dann ja, wir haben hier bei Egmont ja den Manga hier, dann nochmal quasi zu sehen, wie das alles in bewegter Bildqualität mit Musik und Ton aussieht. Das ist nochmal was ganz anderes. Und vielleicht bewirkt das ja so ein bisschen, dass die Leute sagen, hey, den gibt's hier bei uns als Manga. Da gucke ich nochmal rein und vielleicht fängt der ein oder andere an, dann das Ganze zu sammeln, weil ich glaube, ich weiß es jetzt gar nicht, was, wie viele Episoden animiert werden, aber ich glaube mal nicht, dass die komplett gleich den ganzen Manga animieren. Also, dass da dann noch was kommt. Also ich gehe auch davon aus, dass es wahrscheinlich wieder dieses so Split-Curve, wie man das heutzutage so nennt, also wahrscheinlich zwei Staffeln à 12 Folgen, die am Stück gesendet werden. Das scheint ja heute so ein bisschen der Standard zu sein. Und das war auch das Urusei Yatsura Remake, was es ja auch mal gab, aus der Sunday hatte auch so ungefähr das Format. Da waren es vier, aber da wurden dann zwei am Stück und dann Pause und nochmal zwei am Stück, glaube ich. Also ich gehe erstmal davon aus, im ersten Anlauf wahrscheinlich zwei Staffeln à 12 Folgen, die hintereinander gesendet werden. Also ohne Pause dazwischen. Das nennt man dann halt Split Curve. Und es gibt auch erste Vermutungen, wann das ausgestrahlt werden könnte, weil der Sendeplatz vor Detective Conan ist ziemlich heiß begehrt, weil der meistens bessere Quoten gibt, weil dann schon die Leute einschalten, die auch hinterher Conan schauen wollen. Das ist auch der Sendeplatz, auf dem Magic Kaito 1412 lief vor 10 Jahren inzwischen. Und da läuft jetzt Ao no Miburu, das ist ein Samurai-Anime, der hat auch 24 Folgen, 2x12. Und der startet jetzt im Oktober vor Detective Conan. Und wenn dann die 24 Folgen fertig sind, dann haben wir ungefähr so April 2025. Und wenn Jaiba diesen Sendeplatz will, könnte es sein, dass der Anime dann startet. Was dann ja ungefähr ein Jahr nach der Ankündigung wäre. Das ist heutzutage ja bei Anime so ungefähr Pi mal Daumen ein gut was man erwarten kann. Dass das, wenn es angekündigt wird, dass der Anime dann so ein Jahr später startet. April, neuer Film natürlich auch. Also das würde schon ganz gut passen, aber das ist jetzt aktuell reine Spekulation. Also ich hoffe ja auf jeden Fall, dass der Jaiba-Anime beim deutschen Jaiba-Manga für einen Treppcheneffekt nach oben sorgen kann, ne? Aber mal gucken. Also der Teaser hat mir auch sehr gefallen. Ich bin gespannt. Und ich mag, dass man den alten Aoyama-Stil beibehalten hat und nicht zum Beispiel das Kinn hat scharfkantig werden lassen. So zum Beispiel. So etwas so. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich mag diesen frühen Conan-Stil ja nicht so sehr. Also dieses so, als alles super rund war und so, das fand ich ja nicht so doll. Aber für Jaiba ist das halt der passende Stil, der sich dann bei Detective Conan weiterentwickelt hat, wo das dann zu einer passenderen Form wurde. Aber für Jaiba ist dieser Stil super. Ich finde auch gut, dass sie den Anime in die Gegenwart verlegt haben. Wir sehen im Teaser-Trailer Smartphones und Aoyama hat auch schon gesagt, ja, es spielt im Hier und Jetzt und ein paar Sachen, die in der Showa-Zeit noch irgendwie aktuell waren, wurden modernisiert. Also vielleicht auch so ein paar Gags und sowas. Was damals lustig war, ist vielleicht heutzutage nicht mehr so lustig. Wie wenn irgendwie dann irgendwelche Baseballspieler auftauchen, die damals 1988 tatsächlich Baseballspieler waren, aber heutzutage halt seit 30 Jahren nicht mehr spielen. Und ja, dass man den Gag da vielleicht irgendwie aktualisieren muss, zum Beispiel, dass solche Sachen gemacht werden, das finde ich gut. Also es muss jetzt nicht, ich finde jetzt, ich bin jetzt nicht so einer, der sagt, nee, Jaiba kam in den 80ern raus, war voller 80er-Referenzen und frühen 90er-Referenzen, das muss der Anime jetzt auch machen, sondern nee, also mach das halt heutzutage, das spielt für Jaiba überhaupt keine Rolle, das ist kein Period Piece. Mach's einfach heute, mach irgendwelche, dann mach dann Gags mit aktuellen Baseballspielern und irgendwas mit Smartphones, dass ich einfach nicht verstehe, was Smartphones sind. Passt perfekt. Ja, und mach dann neue Gags und überarbeite das ein bisschen, dass das für ein modernes Publikum auch relatable ist, dann. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten einfach besser. Okay, und damit kommen wir dann jetzt auch zu den Anime-Episoden in Japan. Was bedeutet, dass wir uns an dieser Stelle von Kevin verabschieden? Ja, ich verabschiede mich, weil ja nun der Anime-Blog für Japan kommt. Das heißt, ich muss mich verabschieden. Tschüss! Danke, dass du da warst. Komm gerne mal wieder und es ist immer wieder schön, die alten Traditionen zu wahren. Auch immer wieder schade, dass du an dieser Stelle gehst. Bis bald. Das wird sich nicht ändern. Ciao! Gut, wir haben in diesem Monat drei Anime-Episoden gehabt, zwei Manga-Adaptionen, ein einteiliger Filler. Und da hatten wir zuerst Episode 1134, das Unglück des positiven Mannes. Und dazu erzählt uns Olli jetzt etwas. Ja, genau. Es ist ein Detective Boys Fall. Wir sehen, alle fünf sind mit dabei, wie wir auf dem Cover im ja, Cover Ankündigungsbild im Newsblog, ich weiß nicht, wie man es nennt, da schon sehen können. Ja, wir beginnen auch mit den fünf. Sie begleiten gerade den Schriftsteller Shukichi nach Hause und ja, dann kommen sie dort an. Er wohnt in so einer Mietwohnung, da mit ein paar Parteien da innen drinne. Und ja, da ist dann einer seiner Nachbarn ist davor und die Vermieterin ist auch da. Und die beiden sind gerade so ein bisschen im Streit, weil bei seinem Nachbarn ist wohl eingebrochen worden. Der war wohl unterwegs, jetzt ist er wieder da und hat festgestellt, ah, Einbruch hier, Polizei. Und die Vermieterin ist aber irgendwie total dagegen und sagt, nein, keine Polizei, das wirft ein schlechtes Licht auf, ja, mich als Vermieterin auf mein Wohnorthaus hier. Wenn hier die Polizei kommt und die Leute sieht, oh, hier sind die Polizisten, da, die ermitteln in dieser Wohnung, ja, da will ich aber nicht wohnen, ne? Und Deswegen hat sie halt diese Befürchtung, aber der Autor ist da halt positiv eingestellt und beschwichtigt sie so ein bisschen, sagt, nein, wir rufen die Polizei, wie das so üblich ist, und ich bin sicher, die Leute werden auch weiterhin hier in der Gegend wohnen wollen, denn das ist eine schöne Gegend, hier ist top und alles schön und ne, so, so. Und dann, ja, wird die Polizei entsprechend gerufen, die Polizei kommt auch, guckt sich die Wohnung an, nimmt halt auch, ja, das alles auf. Und in den Verdacht der Polizisten gerät aber der Schriftsteller. Und der sagt, hä, warum, wieso, ich habe gar nichts gemacht, bin doch unschuldig. Und die Polizisten sagen halt, ja, sie wussten halt, dass ihr Nachbar im Urlaub ist und dass der hier auch Geld versteckt hatte. Und ja, deswegen könnte er sozusagen für die Tat in Frage kommen. Und ja, dann ist er aber weiterhin, dass er das abstreitet. Und um ja seine Unschuld glaubhaft zu machen, sagt er, ich arbeite mit ihnen zusammen. Hier nehmen Sie meine Fingerabdrücke, dann können Sie mich als Einbrecher ausschließen. Gut, dann nehmen die Fingerabdrücke auf. Der Tag ist beendet, neigt sich dem Ende zu. Und wir befinden uns am nächsten Tag. Wir sind am nächsten Tag. Die Detective Boys gehen wieder zu der Wohnung. Und ja, dann sind dort Kommissar Maigret und Inspektor Takagi. Und dann fragen sie, oh, untersuchen Sie hier den Einbruch, der hier gestern stattfand? Und dann sagen sie, nein, wir sind nicht im Einbruchsfall hier, sondern in einem Mordfall, denn der Schriftsteller wird jetzt verdächtigt, einen Serienerpresser ermordet zu haben. Ja, das ist natürlich nochmal eine Schippe drauf, anstatt wegen Einbruch dann gleich wegen Mord verhaftet zu werden, was er natürlich auch so nicht nachvollziehen kann, aber die Polizisten kommen dann eben drauf, ja, dieser Serienerpresser, der ging ein Jahr über ihm zur Schule und deswegen hätte er den kennen können und dann ging das damals auch schon irgendwie mit den Erpressungen von dem los. Der hätte ihn ja irgendwie erpressen können, was dann wiederum ein Motiv war. Und ja, was sie sozusagen auf die Spur von dem gebracht hat, die Mordwaffe war so ein Seil, mit dem man Pakete so verschnürt. Und dieses Seil wurde halt als Tatwaffe benutzt. Damit wurde er erwürgt, der Erpresser. Und das Seil wurde halt gefunden. Und auf diesem Seil sind die Fingerabdrücke von dem Schriftsteller. Vorher wurden die halt überhaupt nicht gefunden, weil die waren nicht in der Datenbank. Dann hat er ja aber seine Fingerabdrücke abgegeben. Und dadurch wurde das dann halt, ja, ist das aufgeploppt und dann, ja, steht er jetzt sozusagen im Verdacht, dass er das gewesen ist. Er streitet natürlich weiterhin alles ab und sagt, nee, ich wusste nicht mal, dass ich mit dem zusammen zur Schule gegangen bin. Stimmt alles doch gar nicht. Und ja, dieses Seil, das habe ich zwar gehabt, weil das war in meinem Postpaket, was ich bekommen habe, habe ich aufgemacht und weggeworfen. Und ja. Und dann sagt die Vermieterin, ah ja, wenn es um den und dem Tag geht, da haben sie doch ein Alibi, da habe ich sie doch weggeschickt hier aus der Wohnung. Oder, ne, da waren sie draußen. Und dann sagt er, ja, stimmt, da war ich in so einer Pachinko-Halle, wo es auch eine Videoaufzeichnung zu gibt, wo er halt drauf zu sehen ist. Aber selbst das, sagt Maigret, nee, das reicht mir noch nicht als Unschuldsbeweis. Denn wir haben erfahren, sie haben einen Zwillingsbruder. Und ja, das heißt, es könnte auch ihr Zwillingsbruder in dieser Pachinko-Halle gewesen sein. Und deswegen nehmen die den halt mit, den Autor, um ihn auf dem Präsidium zu verhören und ja, vielleicht sogar der Tat zu überführen. Die Detective Boys sind natürlich die Detective Boys und sagen, ja, jetzt ermitteln wir hier aber auch und beweisen eben die Unschuld dieses Mannes. Und sie führen jede Menge Zeugenbefragungen durch, fragen die Nachbarschaft durch, verdächtigen halt erstmal den anderen Mieter, bei dem ja eingebrochen wurde, dass der vielleicht was damit zu tun hat. Und ja, dann befragen sie halt, wie gesagt, die ganzen Leute. Und dann erzählt den einen so ein Nachbar irgendwie, dass es wohl schon mal einen Einbruch gab, ganz früher. Damals lebte noch der Mann, der Vermieterin auch, die haben das zusammen gemacht. Und damals wollte sie halt unbedingt, dass die Polizei eingeschaltet wird, weil ein Verbrechen immer noch ein Verbrechen ist. Und ja, im heutigen Fall, sage ich mal, in der aktuellen Begebenheit, ist sie halt ganz anders drauf. Und ja, dann kommt der andere Mieter und sagt, die Detective Boy sollen ihm da nicht hinterherstellen. Er hat nichts gemacht, er sei von einer Geschäftsreise erst zurückgekehrt. Er war das halt irgendwie gar nicht. Und ja, das sehen die Kinder dann eben auch ein, dass er das nicht war und dass sie sich da geirrt haben. Und dann reden sie nochmal hier mit dieser mit der Vermieterin. Und die erzählt dann eben auch nochmal von dem besagten Tag und sagt halt, dass sie selber den Schriftsteller an dem Tag rausgeschickt hat, als das Ganze passiert ist, weil der halt immer zu Hause arbeitet und sich dem Buch widmet und nur noch schreibt und er kommt gar nicht mehr raus und deswegen hat sie halt gesagt, hier komm, gönn dir mal eine Pause, geh nach draußen, ne, mach Pachinko und dies und das und ja, das gibt Conan so ein bisschen eine Idee, dass er halt, ja, in dem Fall sich nochmal seine Gedanken macht. Und ja, dann kommt es letztendlich zur Fallaufklärung durch Conan. Er klärt eben alles auf, wie das Ganze passiert ist, wer das war und wie das alles miteinander zusammenhängt. Ja, und kann dann letztendlich den wahren Täter oder die wahre Täterin überführen. Und die erzählt uns dann auch noch so ein bisschen von dem entsprechenden Motiv der Tat, was die Person ja sich dabei entsprechend gedacht hat und dadurch ja wird sozusagen am Ende alles aufgeklärt und was auch noch passiert, der besagte Zwillingsbruder des Schriftstellers taucht auch auf und der sieht komplett anders aus als er und das denkt sich auch Conan und dann also der hätte niemals für ihn ein Alibi faken können. Und ja, damit endet sozusagen das Unglück des glücklichen Mannes oder wie hieß das Ganze? Das ja Unglück des positiven Mannes endet dann damit und es geht für ihn doch alles gut aus. Ja, Ayumi sagt's ja am Ende so ein bisschen, das war jetzt alles so ein paar, eine Verkettung von ungünstigen Zufällen hat das irgendwie alles den Plan durcheinander gebracht und ja, es ist dann also vielleicht alles ein bisschen zu sehr eher weniger ungünstig und mehr so an den Haaren herbeigezogen. Also ja, weiß ich nicht, fand ich irgendwie alles nicht so doll. Ich mochte es am Ende, dass die Detective Voice ein bisschen aktiver als sonst in vielen Filler-Fällen eingebunden wurden. Das Conan auch richtig mal sagt so, ne, nicht wahr, Genta? Und dann kann Genta ein paar Sätze sagen, bevor er dann wieder ein Conan zurückgibt und jeder Detective Boy kommt so mal zum Wort. Selbst Ayumi und Haibara und so und Mitsuhiko. Das fand ich ganz nett so am Ende, aber so insgesamt fand ich das doch alles, naja, war jetzt nicht der schlechteste Filler aller Zeiten, aber ja, ich fand es einfach eher so ein bisschen unterwältigend und hat mich jetzt nicht so sehr positiv entertained, aber auch nicht wirklich negativ abgeholt. Ja, also ich fand es auch okay, also ein bisschen positiver gehe ich aus der ganzen Episode raus, aber auch nur, wenn ich an die letzten viele Episoden denke, dazu gerne mal in den vorigen News-Podcast reinhören, weil ich da den Eindruck hatte, nee, die Episoden waren alle irgendwie Mist. Und jetzt hier haben wir eine einigermaßen ja nachvollziehbare, sinnvolle Episode, auch wie das so Ganze mit den Umständen dann war und wie Detective Boys dann auch wirklich ermitteln und ja, dass man das eben alles dann so mitbekommt und dass am Ende auch alles ja entsprechend aufgeklärt wird. Das hat mich hier so ja eigentlich ganz gut dastehen lassen. Deswegen gehe ich da mit so einem zufriedenen Gefühl aus der Episode und nicht so mit, wo bin ich hier gelandet? Das geht gar nicht. Also würde ich sagen, ist ein gutes Mittelfeld. Hat mir dann auch gefallen, die Episode zu sehen. Und ich würde dann hier die 3 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Ja, weil die war wirklich okay, würde ich sagen. Gut, und dann kommen wir zur zweiteiligen Manga-Umsetzung, Episode 1135 und 1136, Momiji Okas süße Falle. Und dazu erzähle ich jetzt noch ein bisschen was. Wie wir vorhin schon mal gehört haben, Kogoro, Heiji, Konnen, Kazuo und Ran sind in Kyoto für die Vorbesprechung eines Theaterstücks, basierend auf Heiji und Kogoro. Kazuo und Ran, denen wurde eine Desserttour durch Kyoto organisiert, wo sie zu verschiedenen Konditoreien und Restaurants gebracht werden, um da leckere Desserts zu probieren. Doch es stellt sich heraus, diese Desserttour war eine Finte von Momiji Oka, die sich nämlich von ihrem Großvater hat in das Theaterstück reinschreiben lassen, weswegen sie da bei der Besprechung anwesend ist, und Kazuo und Ran sind jetzt weg, wodurch sich Momiji komplett ungehindert an Heiji ranmachen kann. Und Yori, der Butler von Momiji, fährt Kazuo und Ran rum und sagt, ja, nee, wir können jetzt nicht da zum Haus fahren, ihr müsst erstmal alle Restaurants durchessen. Und deswegen müssen die beiden ihre Tour weitermachen. Währenddessen, Momiji macht sich bei der Besprechung an Heiji ran und hat auch Hyuei Kuro da mitgebracht, der gerade die Familie Oka besucht hat und seine Expertise zu den Polizeiaspekten des Stücks dazugeben soll. Anwesend sind der Regisseur des Stücks, der Drehbuchautor und Produzent und Bühnengestalter und so. Also 4 Fallcharaktere, und davon wird einer ermordet, nämlich der Regisseur. Als er sich zu einem Schläfchen hinlegt, nachdem sie alle Pizza gegessen haben und das Stück besprochen haben, sagt er, ich muss mir mal eine halbe Stunde hinlegen, und als sich Kuroda von ihm verabschieden will, geht erst die Tür nicht auf und es erinnert die Leute an den Selbstmord einer Schauspielerin, die mit dem Regisseur zusammenhing. Da war es auch so, dass sie sich Gift genommen hat und da vor der Tür lag, weswegen man die Tür nicht öffnen konnte. Also rennen wir alle einmal aus dem Haus raus und durch den Garten auf den Balkon und sehen dort den Regisseur tot liegen. Und dann ist natürlich die Frage, wer war das und wie? Und wir haben 3 Verdächtige. Kuroda für die Polizei ist dabei und es kommt auch noch Kommissar Erno Koji dabei dazu von der Polizei Kyoto. Und dann wird das Ganze ermittelt, wie genau und was da in diesem Zimmer passiert ist. Parallel müssen Ran und Kazuo sich ja so ein bisschen durchessen und Momiji macht ihre Avancen gegenüber Heiji. Das Ganze mündet dann in einer größeren romantischen Fragezeichen-Szene zwischen Momiji und Heiji, wo aber Konnen dazwischen gehen kann und sagen kann, wir haben noch eigentlich Wichtigeres zu tun, bitteschön. Und das kann das dann so entschärfen. Und der Fall kann dann tatsächlich aufgelöst werden. Ran und Kazuo kommen von der Tour wieder. Und Momiji kann Kazuo aber trotzdem provozieren. Und am Ende unterhalten sich noch Kuroda und Yori über gewisse Sachen, denn die beiden kennen sich, wodurch Konnen vermutet, dass Yori ein Sicherheitspolizist gewesen sein könnte. Und am Ende fährt auch noch ein mysteriöser, in Schatten gehüllter Mann vorbei in einem Auto, der eine Sauerstoffmaske hat, mit seinem Fahrer fährt er daran vorbei und bezeichnet die Polizei als inkompetente Idioten, um die man sich keine Sorgen machen muss. Ja, und das ist dann die Manga-Umsetzung aus Band 102. Da waren es ja Kapitel 1088 bis 1090. Genau. Wie hat dir denn diese Manga-Episoden gefallen, Olli? Ja, also mir hat die Umsetzung sehr gut gefallen. Ich fand den Einstieg, der war ja direkt mit Kazuo und Ran, wo wir halt in dem Wagen sind und erstmal so gar nichts von den anderen mitbekommen. Und dann, ja, erst als sozusagen sie dann sagen, ja, Heiji wird die Hauptrolle spielen, mein Vater wird die Hauptrolle spielen, ich habe was anderes gehört. Und erst dann schwenkt ja die Szene auf die Besprechung sozusagen. Und das war schon mal ein sehr interessanter Einstieg. Auch, ja, wie die, ich sag mal, Dynamik der beiden Mädchen sich entwickelt, so, dass sie erst unter Druck gesetzt sind, so, oh, wir müssen schnell, schnell, schnell. Und erst als Kazuo dann gegen Ende so merkt, boah, ich quäl hier ran eigentlich so ziemlich durch, lassen wir das Ganze doch einfach mal ganz entspannt hier, dann geht's ihr besser und mir geht's besser und die Süßigkeiten und wir können das hier alles ganz entspannt machen und Heiji wird schon nichts passieren. Das fand ich war ein sehr schöner, freundschaftlicher Moment. die Anlehnungen so zwischendrin mit ich spüre, dass Heiji auf die dunkle Seite wechselt. Finde ich sehr schön. Diese Anspielungen an bestimmte Serien gefällt mir gut. Und ja, auch dann die Geschehnisse sozusagen vor Ort, da wie das Theaterstück geplant wird und inszeniert wird und auch Kuroda, der da seine Angaben macht. Sehr schön, gefällt mir sehr gut. Und ja, dann die Mordsache, das war auch entsprechend alles gut nachvollziehbar, konnte man alles gut sehen. Dann die die kurze Szene mit Ayano Kouchi und seinem Streifenhörnchen. Sehr schön, wie er da in die Bredouille gerät und dieses Gesicht gemacht hat. Und dann auch, als wir, sag ich mal, zur Motiverläuterung irgendwie kommen, fand ich auch nochmal interessant umgesetzt, weil das nicht so war, Täter kniet sich hin und sagt, ja, das war so und damals ist das und das passiert. Sondern wir haben irgendwie so eine Art aktiver Rückblick oder so, nenne ich das mal, wo wir dann plötzlich da diesen Regisseur reden hören und das Bild schwankt so ganz komisch. Also das war ein sehr interessantes Stilmittel. Und ja, dann am Ende auch nochmal die Spannung da mit Kuroda und Iori und der mysteriöse Mann da. Also war rundum zufrieden mit der Episode, hat wirklich Spaß gemacht und gerade das Ende hat nochmal die Spannung ordentlich angeheizt. Und ja, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Habe ich sehr gerne gesehen, die beiden Episoden. Ja, das muss man sagen, das war so das Animationshighlight so am Ende, als das Motiv erklärt wurde und da die Vergangenheit beleuchtet wird, wo man sich wirklich gedacht hat, huch, die haben ja hier eine richtige Idee gehabt, wie sie das irgendwie ein bisschen künstlerisch umsetzen wollen. Das ist manchmal gibt es so diese Ausnahmen, wo dann, weil der Kon-Anime ist ja inzwischen sehr formelhaft geworden, gerade auch bei den Filler-Episoden, auch von der Animationsstil her. Und wenn dann immer mal so Sequenzen kommen, wo man sagt, huch, was ist denn hier passiert? Da hat ja jemand sich wirklich Gedanken gemacht. Dann sticht das immer gleich raus. Gefiel mir ja auch gut. Gab ein paar sehr schöne Frames von einzelnen Charakteren. Die wichtigen Momente wurden gut umgesetzt. Ich fand das mit Momiji alles sehr lustig. Also, wenn sie dann irgendwie versucht, so zu flirten, also mich stört das nicht, ich finde das einfach lustig. Ja, gerade wenn sie dann irgendwie so sagt, ja, das war jetzt mein erstes Mal, ich habe viele Sachen noch nicht gemacht, ich würde gerne noch ganz viele erste Male mit dir haben, Heiji. Und er checkt es halt überhaupt nicht. Das finde ich lustig. Das finde ich einfach lustig. Und dann gerade auch diese klimaktische Szene dann am Ende, wo Kon dann eingreift, das fand ich auch einfach super lustig, dass Kon da quasi für Kasua den Beschützer spielt, um irgendwelche Sachen zu verhindern. Ich finde das gut. Wir hatten das ja vorhin auch erwähnt, dass Kon spielt ja schon gerne mal den Wingman auch für Heiji, Ran macht das für Kasua, aber Kon, auch wenn er immer so ein bisschen tut, als ob er da drüber steht, ist ja auch schon ziemlich engagiert darin, dass Heiji und Kasua zusammenkommen und wie er dann hier wirkt. Finde ich auch gut. Und ja, der Fall, viele, viele tolle Elemente. Ran und Kasua war lustig. Kuroda finde ich immer toll, den zu sehen. Und er hat hier eine tolle Rolle. Ayano Kouji hatte nicht so viel zu tun, aber war auch cool, dass er mal dabei war, wenn wir schon in Kyoto sind. Und ja, deswegen insgesamt, auch gerade die Endszene natürlich. Aber die hatte jetzt für mich nicht mehr so den großen Impact, weil ich habe das jetzt schon ewig im Manga gehabt und immer wieder diskutiert, aber schön hier zu sehen, dass das jetzt mal umgesetzt wurde und die Leute auch mal sprechen zu hören und auch gerade diese Umsetzung, wie das mit diesem Atemgerät, diese Sounds, wie das umgesetzt wurde, fand ich gut. Ja, und da kann man dann gespannt sein, wie es damit weitergeht. Wir haben ja jetzt die Manga-Reihenfolge ein bisschen geändert. Das heißt, der nächste Manga-Fall ist dann der aus Band 103, den wir da ja auch kennen, also quasi, was dann so ein bisschen mehr zusammenfließt, weil die beiden Fälle ein bisschen mehr miteinander zu tun haben, als das in der Manga-Reihenfolge war. Also mal schauen, wenn wir den nächsten Fall bekommen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und diese Umsetzung fand ich auch durchaus gelungen. Erstmal haben wir aber noch eine weitere einteilige Filler-Episode in diesem Monat, im nächsten Monat, die wir bisher kennen. Also wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann ist die schon gelaufen, aber jetzt, wo wir es aufnehmen, wissen wir nur von der Episode am 5. Oktober 2024. Es ist ein weiterer Detective Boys Filler. Das Geheimnis des wechselnden Geschmacks im angesagten Restaurant. Ein sehr, sehr, richtig gut von der Zunge, dieser Titel. Episode 1137 und was danach kommt, wissen wir jetzt, wie gesagt, noch nicht. Alle weiteren Details dazu hört ihr dann im nächsten News-Podcast. Ja, und ich bin gespannt, wie die Episode wird. Ich glaube, sie wird nicht besonders gut, weil allein schon die Vorschau... Gott, wir müssen etwas Schreckliches sagen. Oh Gott, was ist passiert? Das Restaurant hat sein Rezept geändert. Das ist der Grund. Und deswegen glaube ich nicht, dass da groß irgendwie was passieren wird. Aber gut, schauen wir mal. Ganz genau. Aber für heute war es das erstmal mit dem Concast News Podcast. Ich verweise nochmal auf unsere Projektseiten connews.org. Da könnt ihr alles rund um News rund um Detektiv Conan, den neuen Yaiba-Anime und alles weiter mit Gosho Oyama verfolgen. Im ConWiki, ConWiki.org, könnt ihr Sachen nachlesen oder auch selber Wissen beitragen. Das ist ein Mittwoch-Wiki. Im ConForum könnt ihr mit Leuten diskutieren. Wenn ihr mit Leuten lieber chatten wollt, haben wir auch einen Discord-Server. connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir vertreten. Auf YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Mastodon und Blue Sky. Und auch auf Threads. Da findet ihr uns überall unter dem Handle @connews, connews, einfach ganz normal, da findet ihr uns. Unterstützen geht über Patreon, indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Boost ausstattet oder indem ihr Käufe über unsere Amazon-Affiliate-Links tätigt. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, danke, dass ihr zugehört habt und ja, hüllt euch in eine warme Decke ein und lauscht unseren Podcast. Dankeschön.